Es ist 3 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Marat Hellmann. Guten Morgen. Bundesaußenministerin Baerbock hat bei der Dringlichkeitssitzung der UNO-Vollversammlung in New York alle Länder dazu aufgerufen, den russischen Angriff auf die Ukraine geschlossen zu verurteilen. In einer emotionalen Rede sprach sie auch von Kindern, die sich vor Bomben verstecken müssten. Antje Passenheim, WDR New York. Wörtlich sagte sie: Heute müssen wir uns alle zwischen Frieden und Aggression, zwischen Gerechtigkeit und dem Willen des Stärkeren, zwischen Handeln und Wegschauen entscheiden. Dem russischen Außenminister Lavrov warf sie vor, Russlands Macht als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat zu missbrauchen. Baerbock sprach von dreisten Lügen und direkt an Moskau gerichtet. Sie sagen, sie handeln in Notwehr, aber die ganze Welt hat zugesehen, wie sie monatelang ihre Truppen aufgebaut haben, um sich auf diesen Angriff vorzubereiten. Die UNO-Vollversammlung will noch heute über eine Resolution abstimmen, in der Russland aufgefordert wird, den Angriff auf die Ukraine zu stoppen. Damit soll die internationale Meinung unter den 193 Mitgliedstaaten abgebildet werden. Resolutionen der Vollversammlung sind nicht rechtsverbindlich, anders als die im UNO-Sicherheitsrat. In der Ukraine gehen die russischen Angriffe unterdessen auch in der 6. Nacht in Folge weiter. Aus der zweitgrößten Stadt Kharkiv werden wieder Explosionen gemeldet. In der Hauptstadt Kiew sind die Bewohner dazu aufgerufen, in Kellern und U-Bahn-Stationen Schutz zu suchen. Christina Nagel, WDR Moskau, mit einer Einschätzung der Lage. Ich glaube, vieles hängt davon ab, wie es weitergeht in Kiew. Denn wenn Kiew fallen sollte, wonach es jetzt im Moment wieder nicht aussieht, dann wäre es sicherlich schwieriger, weiterhin auch andere Städte zu halten. Klar aber ist nach diesem Tag, nach diesem 6. Tag, dass der Krieg in den großen Städten wirklich angekommen ist, dass zunehmend eben auch die Bevölkerung betroffen ist, weil Raketen eben in Wohnhäusern einschlagen oder in Verwaltungsgebäuden. Das ist schon eine neue Phase, in dieser Krieg eingetreten ist. Deutschland streicht alle Corona-Hochrisikogebiete von der Liste. Wie das RKI auf seiner Internetseite mitteilte, trete die Regelung am Donnerstag um Mitternacht in Kraft. Zur Begründung heißt es, dass die Omikron-Variante weniger bedrohliche Erkrankungen hervorrufe. Die Einstufung als Risikogebiete treffen das Gesundheitsministerium, das Auswärtige Amt und das Innenministerium gemeinsam. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht leicht bewölkt, aber trocken bei plus 3 bis minus 5 Grad. Der Tag bringt viel Sonnenschein und nur lockere Wolken. In Schleiden 9, in Bielefeld 10 und in Duisburg 11 Grad. Und die nächsten Tage geht es auch ganz ähnlich und sonnig weiter. Das war WDR aktuell. Das Neueste aus dem Verkehrszentrum in der ARD Popnacht. Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuz-Köln-West wegen einer Baustelle gesperrt bis 5 Uhr. Die A6 Nürnberg Richtung Heilbronn wird zwischen Kreuz-Feuchtwangen-Kralsheim und Schnelldorf wegen einer Baustelle bis 6 Uhr mehrfach kurzfristig gesperrt. A28 Lehe Richtung Oldenburg zwischen Neuenkruge und Dreieck Oldenburg-West wird gebaut heute Nacht bis 5 Uhr noch. Da kann man nicht fahren. Umleitung führt über die U9. A14 Fienenburg Richtung Magdeburg zwischen Bernburg und dem Kreuz Magdeburg fährt ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Die A40 in Essen Richtung Südostviertel ist zwischen Holsterhausen und Huttrop wegen einer Baustelle bis 5 Uhr gesperrt. A100 in Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Hohenzollerndamm wird gebaut, da kann man auch nicht fahren. Die B30 Biberach-Ravensburg ist zwischen Bad Waldsee Nord und Bad Waldsee Süd in beiden Richtungen gesperrt. Lkw-Löscharbeiten finden da statt. An der Umleitung gibt's. Bitte hier Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Die B183 ist zwischen Gnetsch und Weißand-Gölzau wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Bergungsarbeiten auf der B213 Kloppenburg-Lingen zwischen Holte und Herzlake kann man in beiden Richtungen nicht fahren. Und im Landkreis Harz werden die Anwohner von Zilli gebeten, wegen eines Brandes Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine gute Fahrt durch die Nacht. Die ARD Popnacht. Mit Ben Streubel, unser musikalisches Rätsel. Direkt aus einer Backstube in Meiningen. Da fliegen wir gleich hin zu unserem Bäcker Ecki. Und erkenne ich den Song, den er auf einem Instrument seiner Wahl spielt, erspiele ich euch wertvolle Backwaren in unserem Bäcker Musikquiz in ein paar Minuten.

weil er schwant und glaubt, sich anlehnt und vertraut, und weil er lacht und weil er lebt. Du fehlst. Es ist schon okay, es tut gleichmäßig weh. Es ist so eine Zeit, ohne Plan oder Geleit. Der Mensch ist Mensch, weil er erinnert, weil er kämpft, weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt, und weil er lacht und weil er lebt. Du fehlst. Oh, weil er lacht und weil er lebt. Du fehlst. Herbert Grönemeyer, der Mensch am Strand des Lebens, und da hat ihn die Realität ein bisschen eingeholt. Wie singt er da in diesem Song hier? Telefon, Gas, Elektrik, unbezahlt, das geht auch. Muss man ein bisschen updaten, unbezahlbar, das geht auch. Ne? Wir fliegen über Deutschland. Da landen wir doch mal bei Eckhard Holland Kunz in Meiningen in Thüringen, hier in der ARD Popnacht zum musikalischen Rätsel. Guten Morgen, Ecki. Guten Morgen, Benny Bär, weil er backt. Weil er lebt, fehlst du überhaupt nicht. Ja, so ist es. Ja. Ach, Benny Bär, gestern hatte ich Besuch bei mir in der Backstube. Ja. Ich dachte erst, Slash von Guns N' Roses stand persönlich bei mir im Laden. Cool. Aber beim richtigen Hinschauen habe ich gemerkt, das war eine Dame. Dame mit Hut, schwarze Lockenmähne. Mhm. Die hat das Bärlauchbrot in Empfang genommen. Sehr gut. Auf dem Roboterarm. Ja. Ja, und dann habe ich sie mal hinten zu mir in die Backstube reingebeten. Sie wollte mal den zukünftigen Arbeitsplatz von Ben Streubel begutachten. Mhm. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie 2018, glaube ich, war es, oder 17, ich weiß jetzt nicht mehr genau, die deutsche Meisterschaft in Luftgitarre spielen gewonnen hat. Sehr gut, hast du Prominenz bei dir gehabt. Ja, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Doch, ich erzähle doch immer mal davon, wenn wieder Luftgitarrenmeisterschaften sind. Also, ne, können wir schön mitmachen. Das ist so. Nein. Wird dorfintern ausgetragen, aber also, das ist ja richtig. Tausende und die coolsten überhaupt. Ne? Ja, Wahnsinn. Hat sie denn mal eine aufblasbare Gitarre dabei gehabt? Zwei Stück hängen in ihren Truck. Und dann hat die Dame mir mal vorgeführt, wie das so funktioniert. Das ist ja der totale Wahnsinn. Das ist Sportakrobatik in höchster Vollendung. Ja. Sehr fein. Also, da hast du aber was gehabt, da hast du Action gehabt in der Backstube. Und zu welchem Song denn? Ach, den werde ich heute versuchen zu spielen. Okay. Ja. Ich bin gespannt. Dann hören wir uns noch zwei Hits vorher an. Einmal hier der neue Hit von Oliver Keen, 3 AM, was ja ganz gut passt eigentlich jetzt hier, genau für jetzt. Und Thank You Next danach und dann in 7 Minuten das musikalische Rätsel. Bis gleich. Bis dahin. I like you when we're quiet, oh, caught inside the silence. No heart between the lines, well, you find the silver linings. Oh, baby, please don't cry yet. Oh, you know that I'm trying to fix this up for you. And I know that you want me, but my bag makes me lonely. I can't tell you that I'm slowly, oh, falling out of love, babe. Oh, cause your father never liked me. Oh, but you know that I'm trying to fix this up for you. Don't worry. didn't call. It's 6 a.m. and I'm sad alone thinking of you. And I start to miss the little things, 'cause you realize that I just smoke too much and need a job. I'm just writing songs to fix my heart, and 1,000 miles ain't close enough, but I'm too scared to fall in love. Ready, 1, 2, 3, 4. Die Popnacht. Thought I'd end up with Shine, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Musikalische Rätsel aus der Backstube. Erkenne ich den Song, den Eckhard gleich spielt in Meiningen in Thüringen? Unser Bäckermeister. Dann erspiele ich euch wertvolle Backwaren. Ansonsten, wenn ich eben nichts erkenne, dann muss ich eine Nacht mitbacken. Und das wäre mein persönlicher Albtraum. Was ist das für ein Lärm im Hintergrund, den du da betreibst gerade, Eckhard? Das ist meine Ofenklappe. Ich muss erst noch mal nach meinem Strudel gucken. Strudel? Ja, Apfelstrudel. Ach, das ist aber lecker, du. Da, mit Rosinen, Rosinen dabei? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte gestern, ich weiß gar nicht, im Autoradio lief ein Lied und das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Du warst ein Strudel, ich hab mich nicht mehr gewehrt. Oh Gott. Ich weiß aber nicht, wer das singt. Ja, das ist ja, also hör auf. Ja, da da ich gedacht, du musst doch mal wieder einen Apfelstrudel machen. Ja, ja. Das passt jetzt schön bei der Kälte mit heißer Vanillesoße. Falls du heute meinen Song erkennst, gibt's Apfelstrudel. Ein Stück davon über den Roboterarm vergeben. Das ist gut. Ja. Ja, also, die gute Monika hat sich gestern zu folgendem Song auf ihrer aufblasbaren Gitarre echauffiert. Ja. Folgenden Refrain. Mhm. Eine Melodie. Ja. Für Millionen. Das ist ein sehr schöner Hit. Ich habe ihn auch schon rausgefunden gerade. Ach nee. Ja, und zwar ist das von Journey Wheel in the Sky. Ach Mann, das war wieder zu leicht. Hier, da. Schlimm. Was bekommt denn der Erste, der in deine Backstube reinbrüllt? ARD Popnacht. Wie besprochen, es gibt heute ein Stück lecker Apfelstrudel und ich werde auch noch versuchen... Er wird versuchen, sagt er gerade. Jetzt ist die Verbindung abgebrochen. Ich glaube, den Roboterarm ein bisschen zu verkürzen, wollte er sagen. Und dann hat er den Schraubenzieher genommen und ging an die Telefonanlage. Mein lieber Ecki! Ja! Grüße! Bis morgen! We'll be right back. together, lying next to the waves on the shore. Not a care in the world, cause our time was forever. In that moment, my body was yours. We were high on the night, feeling light as a feather. Talking about where we go when we're gone. I could tell from your eyes you were down forever. As you played me your favorite song. Strumming and the heavens were singing along. With the moonlight alive in your eyes, you were stunning as you played me your favorite song. All these strangers are passing me by, and I miss all the memories from when you were with me. Got your favorite song on my mind. Hayo, der frühstückt gerade in Taipei, in Taiwan, und hat eine WhatsApp geschrieben, er würde gerne diesen neuen Song hören, wo gemacht wird. Also ich vermute mal dieses okay, das ist ein schöner Hit von Ava Max und DJ Tiesto. Just won the lotto. Hello, neuer Hit von DJ Tiesto und Eva Max. Es ist eine Minute nach 3:30. Das Neueste aus dem Verkehrszentrum in der ARD Popnacht. Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuzköln-West wegen einer Baustelle noch bis 5 Uhr gesperrt. A6 Nürnberg Richtung Heilbronn zwischen Kreuz-Feuchtwangen-Kralsheim und Schnelldorf wird gebaut. Bis 6 Uhr kann man da nicht fahren und es wird mehrfach kurzfristig gesperrt. Die A28 Lehr Richtung Oldenburg ist zwischen Neuenkruge und Dreieck Oldenburg-West wegen einer Nachtbaustelle bis 5 Uhr gesperrt. Umleitung führt über die U9. A14 Fienenburg Richtung Magdeburg zwischen Bernburg und dem Kreuz Magdeburg fährt ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Die A40 in Essen Richtung Südostviertel ist zwischen Holsterhausen und Huttrop wegen einer Baustelle bis 5 Uhr gesperrt. A100 in Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Hohenzollern-Damm wird gebaut, da kann man nicht fahren. Die B30 Biberach-Ravensburg ist zwischen Bad Waldsee-Nord und Bad Waldsee-Süd nach Lkw-Löscharbeiten in beiden Richtungen immer noch gesperrt. Hier gibt es eine Umleitung. Und bitte im Bereich Bad Waldsee Fenster und Türen schließen, Fenster zumachen und Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Die B183 zwischen Gnetsch und Weißand-Gölzau ist gesperrt wegen Reinigungsarbeiten. B213 Kloppenburg-Lingen zwischen dem Abzweig nach Holte und Herzlake. Bergungsarbeiten in beiden Richtungen kann man da nicht fahren. Es brennt im Landkreis Harz. Da werden die Anwohner von Zilli gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auf der A8 München Richtung Stuttgart eine ungesicherte Unfallstelle zwischen Adelsried und Zusmarshausen. Heute wird es teilweise wolkig in Deutschland, vor allem im Norden, aber länger sonnig. Ein schwacher Wind weht. Temperaturen im besten Fall 12 Grad in Duisburg, 11 in Koblenz, 10 Grad Bremen und Stuttgart, 9 in Heidelberg und Braunschweig, 8 Grad Gotha. Und morgen am Donnerstag dann vielerorts sonnig. Im Norden und Nordosten gibt es ein paar mehr Hochnebelfelder. Temperaturen zwischen 5 und 13 Grad. Hier ist die ARD Popnacht von SWR3. Ich bin Ben Sträubel. Shadow in the dark, shadow in the dark. I know what you've been through. Trouble in your heart, trouble in your heart. When no one's ever been to. I know you've been hurt before. Don't want you to hurt no more. Let me get to you. Every time you're down, lying on the ground. Let me lie with you, let me be around, let me be around. We all got our issues. I know you've been hurt before. Don't want you to hurt no more. Just remember when the world is crashing down, then I'll be here. Tell me what I lie to you. Tell me what I lie. And when I say I'll be around to dry your tears. Tell me what I like. was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The ice inside my veins will never leave. I'll never leave, but always sacrificed your love for more of the night. I try to put up a fight. Through the toughest parts, when you feel like it's the end, 'cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I can break you down and pick you up and look like we are friends, but don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings, 'cause always sacrificed your love for more of the night. I try to put up a fight. Can't tie me down. Weekend in der ARD Popnacht hat gerade Caro ein bisschen zugetanzt. Auf Ibiza befindet sie sich mit ihrem Freund Sigi. Eigentlich sind sie in Bitburg zu Hause, aber die haben mal so ein kleines Tauschmodell gemacht. Also die Eltern, die eigentlich dieses Haus auf Ibiza gekauft haben, die sind in Bitburg und Caro und Sigi, die vergnügen sich da ein bisschen und haben eben gerade festgestellt, dass die Alkoholvorräte jetzt aufgebraucht sind. Letztendlich wurde auch das Lieblingsrumdepot des Papas gefunden. Da war noch eine Flasche Ronza Kappa. Sehr alte Flasche rum. Und ja, jetzt weiß Carlo, Sigi, meine ich, so, Sigi weiß, dass das natürlich also ganz ärgerlich ist für den Papa, wenn er feststellt, dass genau diese Flasche getrunken wurde. Und die sind jetzt dabei, das aufzufüllen mit Tee, damit man es nicht merkt. Ja, das ist natürlich eine Variante, kann man probieren, aber wenn der Papa das nicht merkt, dann, wie sagt man trinkt ja auch gerne mal einen Rum mit Tee. Oder war es umgekehrt? Also, da ist Ärger vorprogrammiert, aber dann seid ihr ja wieder in Bitburg. Und wenn die Eltern alleine sind, dann können die sich ja damit rumärgern mit dem Tee in der Rumflasche. Ne? Also, sehr viel Spaß noch weiter im Urlaub. Carly Rae Jepsen wäre noch so ein Song, der gefällt. Und wenn ihr was habt und auf der Welt irgendetwas Schönes anstellt oder vielleicht eine Erfindung gemacht habt, gerne eine WhatsApp schicken. Und 07-221-2011 ist die richtige Ziffernfolge dafür. Tell you something. like everything you say is a sweet revelation. All I wanna do is get into your head. That we could stay alone, you and me and the temptation. Sipping on your lips, hanging on by the thread, baby. Late night watching television. But how'd we get in this position? It's way too soon. I know this isn't love, but I need to tell you something. Like that, said you could keep them. I don't know how to act or if I should be leaving. I'm running out of time, going out of my mind. I need to tell you something. Yeah, I need to tell you something. Yeah. Viertel vor vier, Vorsicht bitte auf der A8 München Richtung Stuttgart zwischen Adelsried und Zusmershausen, eine ungesicherte Unfallstelle. ARD Popnacht. Aktuell. Einmal im Jahr hält der amtierende amerikanische Präsident eine Rede zur Lage der Nation. Und natürlich waren alle gespannt darauf, was Joe Biden heute zur Ukraine-Krise sagt, welche Worte er zu Putin findet und an ihn richtet. Um 3 Uhr unserer Zeit, also vor 45 Minuten, war es dann auch soweit. Jens Grotegut aus dem ARD-Popnacht-Team hat die Rede, die immer noch läuft, verfolgt. Welchen Eindruck hast du denn? Ja, dass es natürlich auch hier vor allem auf die Show drauf ankommt. Es hat ein paar Minuten gedauert, bis es dann zum Redepult geschafft hat. Und dahin ging er mit einem sehr selbstbewussten, breiten Lächeln, dunkler Anzug, blaue Krawatte und natürlich auch mit jeder Menge Pathos. Und wir sind entschlossen, dass die Freiheit immer triumphieren wird über die Tyrannei. Putin bezeichnete er dabei als Diktator, der sich verrechnet habe. Er dachte, er könnte in die Ukraine einmarschieren und die Welt würde zusehen. Und ist auf so viel Widerstand getroffen bei den Ukrainern, wie er es nie erwartet hätte. Er hat es mit den Ukrainern zu tun bekommen. Die Menschen setzen sich unbewaffnet vor einen Panzer. Soldaten, Lehrer verteidigen ihr Land. Und in diesem Kampf hat der ukrainische Präsident Zelensky gesagt im Europäischen Parlament, das Licht wird über die Dunkelheit siegen. Wenn ihr stehen könnt, dann sollten wir jetzt alle aufstehen und ein unmissverständliches Zeichen an die Welt senden. Vielen Dank. Und die Abgeordneten im Plenum, die haben dann wirklich lange stehend geklatscht und auch so kleine Ukraine-Fähnchen geschwenkt. Biden feierte die Sanktionen dann und zählte auch auf, welche man gemeinsam mit der EU beschlossen habe. Er verwies auch auf die stark gefallenen Kurse an der russischen Börse und kündigte eine Taskforce für Kriegsverbrechen an. Und er betont auch immer wieder, dass man sich vereint mit Europa und den US-Partnern Russland entgegenstellen werde. Unsere militärischen Streitmächte werden nicht in der Ukraine eingreifen. Wir werden unsere NATO-Verbündeten stärken und damit verhindern, dass Putin weiter nach Westen fortschreitet. Wir haben Schiffe vor Ort. Wir haben die Grenzländer Polen, Litauen und all die anderen Länder unterstützt. Wir werden alle NATO-Länder entsprechend unterstützen. Wir werden jeden Zentimeter Boden verteidigen. Und ganz konkret wurde es dann auch noch, der US-Präsident kündigte an, dass nach der Europäischen Union und Kanada auch die USA ihren Luftraum für russische Flugzeuge schließen werden, um Russland weiter zu isolieren. Inzwischen spricht Biden aber über andere Themen und Pläne seiner Regierung. Jens Grotegut aus dem ARD-Popnacht-Team über die Rede von Joe Biden zur Lage der Nation und weitere aktuelle Infos natürlich auch in unseren Nachrichten in 12 Minuten hier in der ARD-Popnacht. A lazy rain am I, the skies refuse to cry, cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon, a sailor spoke too soon, and China's on the dark side of the moon. Hit me now. Platypus are a few, the secret life. My grito is a tongue, the archer's on the run, and no one stands alone behind the sun. Sailing on a censorship, riding on a headless horse to make the trip. Schon drauf, ne? Die Red Hot Chili Peppers, der neue Hit Black Summer, haben wir gerade gehört hier in der ARD-Popnacht. Es ist 3.52 Uhr. Vorsicht, Müllsäcke liegen auf der A5 rum. Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Kreuz Weinheim und Hemsbach. Cool, I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up? Can you meet me halfway? Travel around the world and even sail the seven seas. Across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you always, I'll meet you halfway. Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. Es ist 5:04. Aufpassen bitte in beiden Richtungen. Auf der A562 in Bonn, da sind Menschen auf der Fahrbahn zwischen Rheinaue und Bad Godesberg. Luca ist ein guter Kerl. Mit seinen 22 Jahren hat er noch seine Ausbildung vor sich als LKW-Fahrer und fährt heute Nacht in Richtung Berlin. Ist aber etwas traurig, weil gestern Abend hat seine Freundin Schluss gemacht. Das war auch seine erste Freundin, wie er schreibt hier in seiner WhatsApp. Und jetzt kullert so ab und zu doch mal ein Tränchen der Rührung über die zarten Wangen rüber. Was ich kann nicht ja nachvollziehen als empathischer Mensch. Und irgendwas zur Aufmunterung bräuchte er, damit das gegen Liebeskummer wirkt. Da kann ich was verschreiben, was über die Ohren eingenommen wird. Das wäre ein Hit von Celeste. Tonight, Tonight. Vielleicht funktioniert das ja. Und natürlich kriegst du ein Energiefeld noch. Weil Mitleid ist auch gut. Kriegst du sofort zugeschickt. So, Luca, Liebeskummer teilen wir mit dir. Und dann ist Irina in Kaiserslautern noch wach. Sie singt zu Hause im Schlafzimmer französische Chansons. Und das würde ich auch gerne mal anhören, ne, wie das klingt. Also, liebe Irina, wenn du da eine kleine Mini-Aufnahme hast, dann schick's gerne mal rüber. Aber erstmal Energie! Tonight, tonight, you're the place I go to. The face I tell it all to. Tonight, tonight, I just wanna hold you. Tonight, tonight, I was listening to love songs no one listens anymore. I thought of who you were beneath the clothing that you wore. I tried to tune you out, but you could never be ignored. You could never be ignored. Nervous and unsure, looking for your shadow in the light beneath.